Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Dresden, 24. August 1787. Dein letzter Brief hat mir wenig Freude gemacht, aus dem unruhigen, zerstreuten Tone, der darin herrscht, sehe ich ganz deutlich, dass du etwas auf dem Herzen hast, was dich drückt, was dir die Unbefangenheit raubt, mit der du gewiss in deiner jetzigen Lage zufrieden sein würdest. Sollte es nicht besser sein, wenn du ohne Zurückhaltung darüber sprächst? Was treibt dich denn auf einmal von Weimar fort? Willst du den Herzog und Herrn von Kalb nicht erwarten? Von Vogten schreibst du gar nichts, und doch schien er dir neulich sehr zu behagen. Auch die Frau von Stein, dächte ich, müsste dir interessant sein. Wohl dir, dass du arbeiten kannst, das wird dir wieder Geschmack an deiner Lage geben. Vielleicht hast du dich anfangs mit zu großen Erwartungen und mit Leidenschaft in die Gesellschaft gestürzt, und da musstest du freilich oft getäuscht werden. Wachtest du aber die Laune ab, da dir Gesellschaft Bedürfnis ist, so wirst du gewiss weit eher Befriedigung finden. Auch in ihren Albernheiten müssen die dortigen Menschen doch wenigstens Stoff genug zur Beobachtung darbieten. Der Buchhändler Siedentopf ist mir ganz unbekannt, ich habe den Namen nie gehört, wenn's nur kein Anfänger ist, der am Ende nicht Wort hätte. Zu einer Verbindung mit Meißnern möchte ich nie raten. Wenn du monatlich 4,5 Bogen für die Thalia arbeitest, hast du eben das Geld und bist dein eigener Herr. Was ich hier beilege, ist alles, was ich jetzt entbehren kann. Göschen schreibt mir, dass ich diese Woche noch Geld von ihm bekomme, alsdann schicke ich dir gleich noch 4 Louisdor. Wegen dieses Verzugs von ein paar Tagen wollte ich nicht gern woanders borgen. Von Kochen ist noch nichts angekommen. Minna ist wahrscheinlich schwanger, sie grüßt dich nebst den übrigen herzlich. Was macht Charlotte? Empfiehl uns ihr bestens. Lebe wohl. Körner.